Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia, manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Normalerweise sage ich oft an dieser Stelle guten Morgen, aber ich versuche das mal zu vermeiden, denn es ist nicht morgen, es ist schon Nachmittag. Mein Name ist Felix Trompell, ich bin einer der Leiter hier von Nordstern. Und ich habe heute die Freude und das Vorrecht, zu euch ein bisschen zu sprechen über diesen Text, den wir gerade gelesen und gehört haben. Wer bist du? Wenn dir einer diese Frage stellt, wie würdest du darauf antworten? Wer bist du? Also ich würde wahrscheinlich sagen, ja, mein Name ist, ich mache das und das von Beruf, ich lebe in dieser Stadt, ich bin in der Stadt geboren und vielleicht noch das und das mache ich ganz gerne. Wer bist du? Wenn man diese Frage sich aber genauer anschaut, dann ist es eigentlich eine Frage, die viel tiefer geht, die viel tiefer ins Innere geht, die danach fragt, was bist du, was ist deine Identität, was macht dich aus? Im tibetischen Buddhismus gibt es den Dalai Lama. Der Dalai Lama ist dort der religiöse Führer. Und der tibetische Buddhismus geht davon aus, dass unser Leben quasi ein nicht endender Kreislauf ist. Das heißt, wenn jemand stirbt, wird er immer wieder neu geboren. Und eigentlich ist das grobe Ziel, irgendwann aus dem Kreislauf auszusteigen. Wenn jetzt ein Dalai Lama stirbt, dann passiert Folgendes. Es werden mehrere Findungskommissionen gebildet und diese Kommissionen suchen nach einem Baby, das genau zu dem Zeitpunkt geboren wurde, als der alte Dalai Lama gestorben ist. Und irgendwann, dann gibt es meistens so mehrere Kandidaten und irgendwann einigen sich die Kommission, dieser hier, das ist der Dalai Lama, der Neue, also der alte Neue. Weil sie gehen davon aus, der alte ist gestorben und in diesem Neuen ist dieser neue Dalai Lama wieder auferweckt worden. Und dieses Kind wird dann meistens aus der Familie rausgenommen, wird in irgendwelchen Klöstern eben der buddhistischen Tradition entsprechend großgezogen. Ich hoffe, meine Stimme hält durch, irgendwie ist hier. Dieser Dalai Lama wird sich nie fragen müssen, wer bin ich? Weil von Anfang an seine Identität festgelegt ist. Dieses Kind, dem wird von Anfang an gesagt, du bist der Dalai Lama, wir ziehen dich groß und eines Tages wirst du der geistliche Führer von allen, die sich zu diesem tibetischen Buddhismus zählen. Es ist von Anfang an klar, das ist dein Ziel, das ist deine Berufung, das ist deine Identität. Wie ist das bei uns hier in Deutschland, hier in Frankfurt? Ich glaube, wir müssen uns unser Leben lang damit auseinandersetzen, wer bin ich eigentlich? Da gibt es niemanden, der einem sagt, so bist du und das ist deine Identität und das muss aus dir werden. früher, vor ein paar Jahrhunderten, da war das noch vielleicht ein bisschen stärker so, dass man gesagt hat, Mensch, ich komme aus der und der Familie und naja gut, mein Vater war Bauer, mein Opa war Bauer, ich werde auch wieder Bauer oder wie auch immer. Da war ein Stück weit mehr der Lebensweg vorgezeichnet sozusagen. Aber das gibt's heute eigentlich gar nicht mehr. Heute ist eigentlich jeder selbst verantwortlich zu entscheiden, wo soll mein Lebensweg lang gehen. Jeder hier in Deutschland ist sozusagen seines eigenen Glückes Schmied. Jeder muss selber gucken, was ist eigentlich meine Identität? Was soll mich ausmachen? Was ist das, worauf mein Leben ausgerichtet sein soll? Und da gibt's Selbstfindungsseminare, es gibt Yogakurse, bei denen man die eigene Mitte entdecken kann. Es gibt Leute, die auf Pilgerreisen gehen, um sich selbst zu finden. Es gibt wieder andere Leute, die über diese Pilgerreisen Bücher schreiben. Es gibt sehr viel unserer Kunst und Literatur ist von dieser Frage, wer bin ich eigentlich und was macht mich eigentlich aus, geprägt. Und ab und zu begegnet uns ein Mensch, oder mir geht das zumindest so, ab und zu begegnet mir ein Mensch, wo ich das Gefühl habe, die Person hat irgendwie was gefunden. Die hat irgendwie, ich habe das Gefühl, die hat ihre Identität irgendwie entdeckt und weiß genau, dafür lebe ich, das ist mein Ziel und das ist so das, worauf ich hin leben will. Ich glaube, wenn jemand wirklich weiß, wer er ist, wofür es sich für ihn lohnt zu leben, was vielleicht sogar meine Berufung und das Ziel meines Lebens ist, wenn ich das weiß, dann werde ich dafür eine richtige Leidenschaft entwickeln. Dann werde ich ausgerichtet auf dieses Ziel anfangen, dafür zu leben, daran ausgerichtet, mich zu verhalten, zu denken, darauf hinzuleben. Und das wird mir eine innere Freude, eine Leidenschaft, die echt ist, die aus meinem tiefsten Inneren heraus sich entwickelt, geben. Eine Leidenschaft, die authentisch ist. Und ich glaube, wir sehen uns alle irgendwie zutiefst danach, diese authentische Leidenschaft zu entwickeln. Wirklich zu sehen, Mensch, mein Leben ist nicht nur einfach so irgendwie da, sondern da gibt's irgendwie was, wofür ich lebe, wofür es einen Sinn gibt. Da gibt's irgendwie was, was tief mit meiner Identität auch zusammenhängt und wo ich irgendwie vielleicht sogar zu berufen bin. Ich glaube, danach haben wir alle irgendwie eine Sehnsucht. Die Frage ist, wie kannst du das erleben? Wie kann mein Leben von dieser authentischen Leidenschaft geprägt sein? Und was oder vielleicht auch wer hilft mir zu dieser Leidenschaft, die zutiefst mit der Frage zu tun hat, wer bin ich? Wir schauen uns heute Petrus an und Petrus, gerade in dieser Stelle, kommt das auch nochmal stark zum Ausdruck. Petrus ist so einer der, finde ich, leidenschaftlichsten Menschen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Wenn man sich mal die verschiedenen Geschichten anschaut, immer wieder kommt das vor, dass er irgendwie leidenschaftlich für Dinge eintritt und auch hier in dieser Geschichte, ich meine, da sagt er, zack und dann zack und der ist irgendwie so leidenschaftlich voll mit dabei. Und ich finde das spannend eben zu gucken und das werden wir jetzt tun. Was können wir von Petrus über diese Leidenschaft lernen und entdecken? Drei Aspekte gibt's, die ich mir anschauen will. Das erste wird sein, die entscheidende Frage. Das zweite wird sein, die entscheidende Antwort und das dritte wird sein, die entscheidende Berufung. Kommen wir zum ersten, die entscheidende Frage. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, andere antworteten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Die Ausgangssituation dieser Geschichte ist, dass Jesus so im Norden von Israel unterwegs ist, mit seinen Jüngern, nahe an dem Fuß eines Berges, über den werden wir in der nächsten Woche von Micha etwas hören, Schleichwerbung, da freue ich mich auch schon drauf. Und seine Jünger sind schon eine ganze Weile mit ihm unterwegs und haben schon so einiges mit ihm erlebt. Sie sind eigentlich ständig auf Trab, und das ist mal ganz interessant, auf Landkarten so nachzuverfolgen, wo die überall rumgelaufen sind, ganz schönes Zickzack. Sie waren ständig auf Achse und sie haben vielfach erlebt, dass Menschenmengen ankommen und viele, viele Kranke kommen und sagen, ich will geheilt werden und irgendwie auch Wunder geschehen. So wie das berichtet in der Bibel, dass Leute wirklich gesund werden, die eigentlich krank waren. Sie erleben, dass Leute, massenweise, tausende von Leuten Jesus beim Predigen zuhören und die irgendwie in so einer abgeschiedenen Region sind und damit die Leute satt werden, Jesus aus irgendwie einer Handvoll Broten und einer Handvoll Fischen diese tausenden von Menschen satt macht. Wieder ein Wunder, wieder etwas, wow. Und jetzt scheint Jesus mit ihnen an einen Punkt zu kommen, wo er sie nochmal irgendwie anders herausfordern will. Er geht tiefer. Er fragt, was denken eigentlich die Leute über mich? Er will herausfinden, was denken seine Jünger über ihn. Aber erstmal fragt er allgemein, was denken die Leute über mich? Und dann kommen verschiedene Antworten. Naja, du bist Johannes der Täufer, du bist Elia, du bist der und der Prophet. Interessant ist, jede dieser Antworten beinhaltet, dass es eine wirklich herausragende Persönlichkeit ist. Also was, egal wer, ob das jetzt seine Jünger oder all die anderen Leute sind, jeder scheint irgendwie wahrzunehmen, dieser Jesus ist irgendwie etwas Besonderes. Irgendwas ist an ihm anders. Und der muss zumindest irgendwie so ein Prophet sein oder vielleicht sogar der Johannes, der wiedergeboren ist oder wie auch immer. Aber da bleibt es irgendwie stehen. Und dann steigt Jesus tiefer ein und sagt, und ihr, für wen haltet ihr mich? Was glaubst du, wer ich Jesus bin? Jesus fordert seine Jünger heraus. Wir hatten letzte Woche eine Predigt, die Verena hat das vorhin schon ein bisschen erwähnt, wo es darum ging, wie Jesus quasi auf dem See unterwegs ist, oder sein Jünger auf dem See unterwegs ist, da kommt ein Sturm und Jesus kommt eben dem Sturm auf sie zugelaufen und dann macht Petrus diesen Wahnsinnsschritt und sagt, hey, wenn du wirklich Jesus bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir laufen. Ganz schön verrückt. Und es ging in der Predigt darum, dass es eine sogenannte Komfortzone gibt. Das ist quasi im Boot drin, wo man eigentlich relativ sicher ist. Dann gibt es so eine Lernzone, die ein bisschen außerhalb ist und dann noch die Panikzone. Und im Normalfall gibt es, ist es oft so, dass wir vor dieser Panikzone Angst haben und deshalb es gar nicht wagen, diesen Schritt rauszugehen in eine Lernzone, in ein für uns unbekanntes Gebiet, etwas zu wagen und daran zu wachsen. Aber das ist enorm wichtig, sich an manchen Stellen herausfordern zu lassen, einen Schritt zu wagen und zu sagen, ich gehe aus der Komfortzone heraus, ich lasse mich herausfordern, weil hier kann ich wachsen, hier kann ich mich weiterentwickeln, hier kann etwas mit mir passieren. Und hier fordert Jesus seine Jünger raus. Er sagt ihnen, hey, ich will, dass du jetzt mal Klarstellung beziehst. Ihr habt ja eine Menge mit mir erlebt, aber ich will, dass ihr jetzt mal irgendwie klarkriegt für euch und ich will mal hören von euch, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Er fordert sie dazu heraus, Klarstellung zu beziehen, nicht nur vor ihm, sondern auch voreinander, auch vor ihren Freunden zu sagen, also ich glaube das über dich. Er sagt, verlass die gemütliche Zone der allgemeinen verschiedensten Meinungen und Spekulationen über mich. Darüber hatten sie vorher geredet. Was denken die Leute allgemein über dich? Und jetzt lass dich herausfordern. Tritt aus der Anonymität der Allgemeinheit heraus und bekenne, was du persönlich über mich denkst. Ihm ist es wichtig zu wissen, was denkst du persönlich? Was denkt der Einzelne persönlich über ihn? Es gibt hier bei Nordstern eine schöne Sache, die wir immer wieder machen. Das ist ein spiritueller Stammtisch. Und bei diesem spirituellen Stammtisch treffen wir uns immer wieder. Und sprechen über verschiedene spirituelle oder philosophische Themen. Wir treffen uns abends in einem Restaurant und sitzen zusammen und eigentlich in einer ziemlich entspannten, sehr wertschätzenden Art und Weise, die sehr offen ist. Also das sind Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, was sie so weltanschaulich mitbringen, tauschen wir uns darüber aus und glauben und erleben, dass das irgendwie bereichernd und inspirierend ist für uns. Egal, was man dann so hört, das ist eigentlich immer bereichernd und inspirierend. Interessant ist für mich folgende Beobachtung. Ich bin bei diesen Abenden eigentlich immer ziemlich entspannt, solange wir so allgemein über Themen reden. Solange es irgendwie darum geht, ja, also zu der Fragestellung, es gibt manche Leute, die glauben das und manche, die glauben das. Ach, man könnte auch noch die Perspektive betrachten. Aber sobald mich an diesem Abend jemand fragt und herausfordert und sagt, ja, und was glaubst du jetzt persönlich darüber? Jedes Mal merke ich, dass mein Herz irgendwie schneller anfängt zu schlagen, dass ich irgendwie merke, hups, mein Puls geht hoch und wups, ich bin viel stärker mit meiner Konzentration da, weil jetzt bin ich herausgefordert, hier irgendwie zu sagen, was ich denke. Und irgendwie habe ich viel stärker das Anliegen, dass die Leute mich wirklich gut verstehen, weil ich will ja auch, dass sie begreifen, warum ich irgendwie das so glaube. Ich glaube, in ganz ähnlicher Weise war das für Petrus und die Jünger damals eine Herausforderung, weil plötzlich mussten sie selber persönlich bekennen, okay, jetzt mal, im Schwäbischen sagt man Tacheles geredet, ja, jetzt mal Butter bei die Fische, was glaubst du über mich? Ein persönliches Bekenntnis ist immer eine Herausforderung, weil es etwas von mir persönlich, von meinem tiefsten Inneren preisgibt. Das ist eine echt starke Herausforderung. Und es ist eine entscheidende Frage, die Jesus stellt. Denn je nachdem, was man antwortet auf diese Frage, wird es ganz unterschiedliche Folgen haben. Zumindest, wenn ich das ernst meine. Ja, Jesus, du bist ein netter Kerl und ich hänge gern mit dir ab. Und es ist ja schön, hier so ein bisschen umherzuwandern. Da erlebt man ganz spannende Dinge. Hat ganz andere Konsequenzen für mein Leben als Jesus. Du bist der verheißene Retter, auf den wir alle gewartet haben. Oder, Jesus, du bist ein echt weiser Mann und von dir kann ich viel lernen. Hat ganz andere Konsequenzen für mich und mein Leben, als wenn ich sage, Jesus, du bist der Sohn Gottes und das Schicksal der Welt hängt in deiner Hand. Hängt von dir ab, liegt in deiner Hand, ja. Je nachdem, wie die Antwort ausfällt auf diese entscheidende Frage, wird es andere Konsequenzen für mich haben, zumindest wenn ich es ernst nehme. Ich habe selber mal erlebt in meinem Leben, dass ich glaube, Gott mich auch herausgefordert hat an der Stelle, irgendwie mal klar zu kriegen, wie ich so zu ihm stehe. Ich war so 15 Jahre alt und war auf so einer Silvesterfreizeit mit Jugendlichen und am Silvesterabend hatten wir einen Gottesdienst in so einer kleinen, schnuckeligen Kirche. Und das war alles ganz, ganz schön, schön warm und wie auch immer. Und in diesem Gottesdienst gab es auch eine Predigt. Ich weiß gar nicht mehr genau, worüber der gesprochen hat. Aber irgendwann am Ende hat er gesagt, weißt du, vielleicht hast du dich irgendwann schon mal entschieden und gesagt, ja, ich möchte mit Jesus leben. Aber manchmal gibt es auch Punkte, wo Gott dich neu herausfordern will und dir sagen will, treff neu nochmal so eine Entscheidung, zu sagen, ja, ich glaube, dass du der Messias bist. Ja, ich will wirklich mit dir leben. Du sollst die wichtigste Rolle in meinem Leben spielen. Das war irgendwie so eine Herausforderung, die mich aber in dem Moment erstmal gar nicht so angesprochen hat. Dann ging es los wir haben ja hier gerade schöne Lieder, da gab es auch eine Band, die schöne Lieder gespielt hat. Und wir haben die gesungen, leidenschaftlich. Und während wir diese Lieder gesungen haben, ist plötzlich etwas mit mir passiert, was ich vorher nie so erlebt hatte. Es war nicht kalt, muss ich dazu nochmal sagen, aber mein ganzer Körper hat angefangen, irgendwie so zu schütteln. Ich weiß nicht, wie stark die anderen das wahrgenommen haben, aber ich habe es sehr stark wahrgenommen und ich war 15, mir war das irgendwie ziemlich peinlich. Ja. Ich habe da irgendwie was gespürt, was ich vorher nicht so kannte. Irgendwie habe ich eine unheimliche Liebe für Gott empfunden und habe aber gleichzeitig gedacht, was ist das für ein peinliches Schütteln? Gott, lass das irgendwie aufhören. Willst du mich vielleicht herausfordern, habe ich dann gesagt. Und habe gesagt, okay, vielleicht, da gab es auch die Möglichkeit, mit so einzelnen Leuten zu sprechen und für sich beten zu lassen. Und ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ, so der sowas machen würde. Aber ich habe mit meiner Verzweiflung gesagt, Gott, vielleicht soll ich da hingehen, ich gehe da hin und lasse irgendwie für mich beten, wenn dann dieses Schütteln aufhört, das ist ja irgendwie komisch. Und gut, dann bin ich zu einer Person hingegangen, das war auch noch eine, die mich gar nicht gut kannte, und habe ihr dann gesagt, du, also ich spüre diese Liebe so, das übermannt mich irgendwie und ich habe das ist echt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und so weiter, und kannst du irgendwie für mich beten? Und diese Person hat es leider irgendwie sehr falsch verstanden. Und hat dann gebetet, dass ich doch irgendwie damit zurechtkomme, dass ich in dieses Mädchen verliebt wäre und wie auch immer. Und ich habe so gedacht, aber gleichzeitig habe ich gedacht, egal, ich zitter irgendwie immer noch so komisch, gut, vielleicht will Gott mich herausfordern, wie er das an der Predigtende gesagt hat, so eine Entscheidung für ihn zu machen und zu sagen, ja, ich will ganz mit dir leben. Und dann habe ich das gebetet und erstmal ist gar nicht so viel passiert. Ich bin wieder zurückgegangen und auf dem Rückweg von der Kirche zu unserem Gebäude habe ich gemerkt plötzlich, oh, das Zittern ist weg, ist ja schön, ist ja cool. In dem Moment hat aber diese Entscheidung, das war eine wichtige Entscheidung, aber es hat noch nicht direkt irgendwie krass viel verändert für mich. Aber dazu kommen wir später nochmal mehr. Das war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich persönlich gemerkt habe, irgendwie will Gott mich hier herausfordern, klar Stellung zu beziehen und klar zu sagen, was denkst du über Jesus und welche Rolle soll er in deinem Leben spielen? Was lernen wir jetzt oder was können wir jetzt mitnehmen aus diesen Versen, um die es hier gerade ging? Ich glaube, zum einen ist es wichtig, Jesus ist wirklich interessiert daran, zu wissen, was denkst du, was denken wir persönlich über ihn? Was glaubst du, wer er ist? Und dann will er es nicht nur wissen, sondern er fordert, damals hat er Petrus herausgefordert, aber ich glaube, er fordert auch jeden von uns heute aus, zu sagen, okay, das, was du über ihn denkst, behalte das nicht nur für dich, sondern bekenne das, sag das ihm irgendwie, nimm Stellung dazu. Wenn Jesus heute zu dir kommen würde und sagen würde, was glaubst du, wer ich bin, was würdest du antworten? Vielleicht weißt du es noch gar nicht so ganz genau, vielleicht weißt du gar nicht so genau, was du von ihm halten sollst. Dann würde ich sagen, hey, lass dich herausfordern und geh der Frage zumindest nach. Denn ich habe ja vorhin erklärt, je nachdem, wie man die Frage beantwortet, das ist eine entscheidende Frage, das ist eine wirklich wichtige Frage. Wenn er für dich keine Rolle spielt, dann okay, dann hat er keine Auswirkung. Aber wenn er doch irgendwie etwas da dran ist, was er über sich behauptet zu sein, dann muss das auf dein Leben eine riesen Auswirkung haben. Wie reagiert nun Petrus auf die Herausforderung? Dann kommen wir zum zweiten Punkt, die entscheidende Antwort. Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das ist die zentrale Stelle in dem ganzen Abschnitt, kann man so sagen. Der Moment, in dem Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt, dass ein Mensch bekennt, dass er glaubt, dass Jesus der Messias. Messias bedeutet verheißener Retter, der kommen wird. Also ein Retter der Menschheit, der schon lange angekündigt war. Und Petrus reagiert und sagt, ja, ich gehe auf die Herausforderung ein und ich bekenne vor meinen Freunden und vor dir, dass ich glaube, dass du der Messias bist. Ich glaube, als Jesus die Antwort gegeben hat, hat er wahrscheinlich Tränen in den Augen gehabt und war irgendwie ziemlich berührt und bewegt davon und hat gesagt, glücklich bist du zu preisen, Petrus. Er ist voller Dankbarkeit, nicht darüber in erster Linie, dass Petrus das erkannt hat, sondern das sagt er ja auch hier. Petrus, nicht du hast das erkannt, sondern Gott hat dir diesen Glauben gegeben. Gott hat dir diese Erkenntnis gegeben und davon ist er berührt und bewegt. Und es bewegt ihn zum noch mehr, dazu noch mehr zu Petrus zu sagen. Es ist eine entscheidende Antwort. In Römer 10, Vers 9 bis 10 steht Folgendes. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Eine ganz andere, aber ganz wichtige Stelle in der Bibel, wo es darum geht, hey, das, was wir mit unserem Mund bekennen über Jesus, das ist irgendwie entscheidend. Zu glauben und dann auch das auszusprechen, das halte ich von Jesus, das denke ich, steckt hinter seiner Person. Es ist eine entscheidende Antwort, ein entscheidendes Bekenntnis. Johannes, der auch über diese ganze Geschichte hier mit Petrus und Jesus erzählt, aus einer anderen Perspektive, schreibt, dass Petrus Folgendes antwortet. Herr, Zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte, die zu ewigen Leben führen. Wenn das tatsächlich so ist, dann ist es eine entscheidende Frage, wer Jesus ist. Und es ist eine entscheidende Antwort, zu sagen, ja, er hat Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wohin führt dieses Bekenntnis, Petrus? Es führt ihn in Glück und Freude und Erfüllung. Glücklich zu preisen bist du, sagt Jesus. Es führt ihn an eine Erfüllung und hinein in eine authentische Leidenschaft, die tief aus seinem Inneren kommt und die lebensprägend ist. Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Da geht es um ein glückliches, um ein sinnerfülltes Leben. Wie war das bei mir, als ich diese Entscheidung getroffen habe? Ich habe es eben schon angerissen. Bei mir war es nicht so, dass ich jetzt irgendwie seitdem nur noch glücklich strahlend durchs Leben laufe. Jeder, der mich irgendwie ein bisschen kennt, weiß ich, dass ich auch nicht immer glücklich drauf bin. Auch wenn mein Name Felix der Glückliche ist. Aber es ist nicht so, dass ich immer glücklich bin. Und doch kann ich sagen, seitdem ich mit Jesus lebe und seitdem ich gesagt habe, Mensch, ich möchte mich dieser Herausforderung nachkommen und mich hier irgendwie klar Stellung beziehen. Seitdem ist mein Leben erfüllt mit mehr Sinn, mehr Freude, mehr Glücklichkeit, mehr tiefer innerer Fröhlichkeit, als es zuvor war. Weil ich irgendwie einen anderen Sinn, eine andere Perspektive auf mein Leben habe. Und weil ich mein Leben lebe in der Gewissheit, dass da ein liebender, mir zugewandter Gott ist, der interessiert daran ist, was ich über ihn denke und der interessiert daran ist, wie ich mein Leben lebe und der mich gebrauchen will sogar. Da kommen wir gleich noch zu. Was hat das wiederum mit uns zu tun? Wenn Jesus dich herausfordert und dir die Frage stellt, wer bin ich? Vielleicht ist es so, dass du sagst, ja, ich möchte eigentlich so ein ganz ähnliches Bekenntnis abgeben wie der Petrus. Ich möchte eigentlich auch sagen, ja, das ist der Messias, daran glaube ich. Vielleicht ist es auch so, dass du gerade so ein bisschen angepisst bist von meiner Predigt und sagst, das ist ein Riesenquatsch hier. Vielleicht ist es aber auch so, dass du, wie ich eben schon gesagt habe, so ein bisschen unentschieden bist und dir noch gar nicht sicher bist, was bedeutet Jesus für mich und wer ist er? Dann, ich sag's nochmal, finde es heraus, begeb dich auf den Weg dahin. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann, hier steht es ja in dem Text, Gott ist derjenige, der Petrus hier eine Gewissheit geschenkt hat, der ihm gezeigt hat, wer Jesus ist. Wenn du dir nicht sicher bist und da irgendwie noch auf dem Weg bist, so, dann kannst du auch zu Gott hingehen und sagen, Gott, ich bin mir nicht sicher. Bete einfach und sag ihm, ich bin mir nicht sicher, aber ich möchte da irgendwie eine Klarheit von dir drüber haben, wer Jesus ist und was er für mein Leben bedeutet. Und wenn dir das irgendwie hilft, dann kannst du auch gerne auf mich zukommen oder so und gerne kann ich auch mit dir irgend sowas beten und sagen, vielleicht kann Gott dir helfen, das herauszufinden. Petrus bekennt klar, was er glaubt. Und das hat Folgen. Und jetzt sind wir beim dritten Punkt angekommen. Die entscheidende Berufung. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Als die Reaktion auf dieses Bekenntnis von Petrus spricht Jesus sozusagen ein Bekenntnis in Petrus' Leben hinein zu Petrus und beruft ihn und sagt, was er mit seinem Leben anfangen will. Und hier kommen wir wieder zurück zu der Frage, die am Anfang ich gestellt hatte. Wer bist du? Was ist deine Identität? Woran machst du das fest? Woher weißt du, was du mit deinem Leben, worauf du ausgerichtet sein willst? Hier ist ein Jesus, der in das Leben von Petrus hineinspricht und identitätsstiftend sagt, Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Du bist der, mit dem ich wirklich hier was reißen will. Du bist der, der als erstes bekannt hat, dass ich der Messias bin. Aber es werden dir noch viele folgen und ich will dich dabei gebrauchen. Dieser Jesus sagt ihm, ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreichs in die Hand geben. Das ist ja auch irgendwie ganz schön abgespaced. Aber wenn wir uns das Leben von Petrus später anschauen, dann ist es interessant, weil er ist derjenige, der an Pfingsten, nachdem Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, der dann predigt und 3000 Leute sagen mit einem Mal, hey, ja, ich glaube auch, dass das der Messias ist. Und später ist Petrus derjenige, der zuerst zu den Samaritern geht und sagt, hey, übrigens, das ist Jesus und er ist der Messias. Und auch da fangen die Leute an zu glauben. Und Petrus ist auch derjenige, der als erstes zu den Leuten geht, die nicht Juden sind und ihnen erzählt, hey, das ist Jesus und er ist der Messias. Er ist derjenige, der die zentralste Rolle in unserem Leben spielen sollte und will und kann. Und wieder kommen Menschen zum Glauben. Also man kann wirklich sagen, rückblickend, ja, irgendwie war das, was Jesus damals gesagt hat, wirklich sowas. Petrus hatte sozusagen die Schlüssel des Himmelsreichs in seiner Hand und hat die Leute da hineingeführt. In der Bibel steht ziemlich deutlich, dass Gott für jeden Einzelnen von uns irgendwie eine Idee hat, was er mit uns anfangen will. In der Bibel gibt es eine Stelle im Alten Testament, wo beschrieben wird, dass Gott jeden einzelnen Menschen schon im Mutterleib erdacht hat und geplant hat. Schon als wir noch irgendwie irgendwelche Eizellen und wie auch immer waren und da innen drin waren bei unserer Mutter, da hatte Gott schon eine Idee, diesen Menschen will ich da erschaffen und das sind die Gaben, die ich ihm oder ihr geben will. Das sind die Leidenschaften, die diese Person bekommt und ich persönlich glaube, wenn das damals schon der Fall war, als ich noch so ein Zellhaufen war, sage ich mal, ich glaube, dann hat Gott mich auch nicht einfach nur erschaffen und mir Gaben und Fähigkeiten gegeben, einfach so, sondern weil er mit mir irgendwas anfangen wollte, weil er mich zu irgendetwas berufen wollte und will. Und ich glaube, das gilt für jeden Einzelnen von uns, dass Gott etwas mit unserem Leben, mit deinem Leben anfangen will, dass er dich gebrauchen will. Er hat dir nicht umsonst die Dinge gegeben, die du kannst und die du gut tust und die andere Leute bereichern und die dein Leben und das Leben anderer Leute glücklicher machen. Und was Petrus hier erlebt, ist aber gleichzeitig nicht ein Ding, so Jesus sagt ihm, du machst das und zack und 2 Tage später hat er irgendwie dann die Sache gemacht oder sowas. Das ist sowieso ziemlich deutlich, dass es nicht hier auf Petrus ankommt. Wenn das auf Petrus ankommen würde, in dem Ganzen, was Jesus ihm sagt, was er mit ihm machen will, dann wäre das ein ganz schön angsteinflößender Plan irgendwie. Ja? Aber Jesus sagt ganz deutlich, ich werde mit dir meine Gemeinde bauen. Also Jesus ist der Aktive, der das alles bewirkt. Aber er will Petrus gebrauchen auf diesem Weg. Und noch etwas, das ist kein einmal berufen und dann war es das, sondern es ist ein Prozess des immer wieder sprechenden Gottes aus einer lebendigen Beziehung heraus. Das merkt man, wenn man so ein bisschen weiterliest, das ist ja auch hier abgedruckt. Und kurze Zeit später fängt Jesus dann an, den Leuten, seinen Jüngern zu erzählen, hey, und das ist übrigens der ganze Plan, den Gott mit mir hat und den ich habe. Ich werde nach Jerusalem gehen und die Leute werden mich quälen und die Leute werden mich töten und ans Kreuz nageln und ich werde wieder auferstehen. Und Petrus sagt, nee, das geht doch nicht, nein, das passt nicht zu meinen Gedanken, nee, das passt doch überhaupt nicht zu dem, was du eigentlich mit mir vorhast und wie auch immer. Und Jesus geht da ziemlich harsch vor und sagt, hey, stopp mal, hier, so geht's nicht. Doch, das ist der Plan. Und wart mal ab, ich werde meinen Plan mit dir erfüllen, aber vielleicht anders, als du es denkst. Also man sieht auf jeden Fall, dass Petrus hier noch nicht von Anfang an irgendwie so alles voll geschnallt hat, sondern dass es irgendwie so ein Prozess war, wo Jesus, glaube ich, immer wieder ihn Dinge hat erleben lassen, und das werden wir in der ganzen Predigtreihe noch weiter uns anschauen, und ihm Dinge gesagt hat, die ihn langsam zu dem haben werden lassen, wie Gott ihn dann später in großartiger Weise irgendwie gebraucht hat. Ich habe in meinem eigenen Leben auch ein Stück weit sowas erlebt. Klar bin ich nicht ein Petrus, der irgendwie da den Schlüssel zum Himmel hat oder sowas. Aber ich habe ja vorhin erzählt, dass ich mich mit 15 Jahren so eine Entscheidung getroffen habe. Und ungefähr ein halbes Jahr später habe ich dann auch gesagt, ich möchte mich jetzt taufen lassen, weil das ist irgendwie so ein äußerer Ausdruck für mich dafür, dass ich sage, ja, ich glaube an diesen Jesus. Ich glaube, dass er der Messias ist. Und zu meiner Taufe habe ich damals mehrere Bücher bekommen und zwei davon, die ich gelesen habe, haben mich zutiefst beeindruckt damals. Es waren beides Geschichten von Männern, jungen Männern, die nach ihrem Schulabschluss irgendwie ins Ausland gegangen sind und dort erlebt haben, wie Gott ihnen gesagt hat, hey, ich möchte, dass du dahin gehst und dass du dort eine Kirche startest, die auf die Leute ausgerichtet ist, die eigentlich nichts mit Kirche zu tun haben, die eigentlich ausgestoßen sind. Das eine war einer, der in Amsterdam so richtig die abgefreaktesten Leute im Rotlichtviertel dann Kirche gebaut hat. Und Leute haben angefangen, daran zu glauben. Und da ist was richtig Geniales, Lebensbereicherndes und Veränderndes draus entstanden. Und das andere war irgendwo in Amerika ein Mann, der in einen Ort gegangen ist, wo es wirklich soziale Probleme in Massen gab. Und seine Kirche hat angefangen zu gucken, wie können wir hier in der Community den Leuten helfen und sie unterstützen und für diese Leute hier, die eigentlich nichts mit Kirche zu tun haben, Kirche gestalten. Dieser Gedanke hat mich damals mit 15 Jahren fasziniert. So sehr fasziniert, dass ich irgendwie davon geprägt gedacht habe, ja, wenn ich mein Abi habe, dann muss ich auch ins Ausland gehen. Das habe ich auch gemacht. Ich bin ins Ausland gegangen und es war aber nicht so, dass ich jetzt dieses eine Erlebnis hatte und dann irgendwie klar war, wups, und jetzt macht Gott irgendwie was Großartiges mit mir. Sondern es war ein ongoing process, ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt hat. In Südafrika bin ich dann in Kontakt, sind verschiedenste Dinge passiert, aber ich bin auch in Kontakt gekommen mit einer Person, einem Christen, der mir erzählt hat, dass er manchmal irgendwie Gedanken bekommt, wenn er jemanden trifft, oder manchmal auch so Bilder sieht oder sowas. Und wenn er die dann nicht der anderen Person erzählt, also manchmal macht er das nicht, aber oft, wenn er das den anderen dann erzählt, dann hat er erlebt, dass irgendwie das genau auf die Situation der Person gepasst hat. Und dass es irgendwie genau in das Leben dieser Person reingesprochen hat. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, Felix, und ich musste jetzt einfach mal was sagen, was ich irgendwie jetzt so gesehen habe, du musst überlegen, was du damit machst, ob das irgendeine Bedeutung hat für dich oder nicht. Er kannte mich kaum, muss ich dazu sagen. Und dann hat er gesagt, Felix, ich habe gerade so ein Bild irgendwie gesehen von dir. Er ist Katholik und er hat gemeint, von so einem Priester, der so ein weißes Priester-Ding hier hat. So in sieben Jahren ungefähr. Pff. Ja, krass. Okay. Interessant, aber da gebe ich dann auch nicht die Welt rum, aber irgendwie mal interessant, das so zu hören. Es sind dann noch verschiedene andere Dinge passiert, die mich dazu bewegt haben, dann, nachdem ich in Südafrika war, zu studieren, Theologie zu studieren. Und während meinem Theologiestudium bin ich zum ersten Mal mit dem Wort Gemeindegründung in Kontakt gekommen. Mit der verrückten Idee, dass heutzutage Leute irgendwo hinziehen und sagen, wir wollen hier mal eine neue Kirche starten, die wirklich auf die Leute ausgerichtet ist, die hier im Umfeld leben, die wirklich versucht, Barrieren für Leute in Kirche reinzukommen, abzubauen und die sagt, wir wollen, dass Leute, die eigentlich nichts mit Kirche zu tun haben, aber die vielleicht doch sagen würden, Mensch, Spiritualität und Glaube, das ist was Spannendes, für die wollen wir Kirche bauen. Das war genau das, was ich mit 15 Jahren in diesen Büchern gelesen hatte. Und ich habe gemerkt, da ist eine Leidenschaft in mir plötzlich angesprungen. Da kommt was aus meinem tiefsten Inneren, wo ich merke, wow, das will ich machen. Und heute bin ich seit kurzem einer der Leiter von Nordstern hier, von einem Projekt, das genau das machen will, das so eine Kirche sein will. Und ich glaube, meine Berufung wird wahrscheinlich immer noch weitergehen. Es wird wahrscheinlich mein ganzes Leben lang weitergehen, dass Gott immer mal wieder mir sagt, hey, ich will dich jetzt hierhin führen oder ich will dich da gebrauchen oder ich habe einen Plan mit dir. Und ich bin das immer noch weiter am Entdecken, Aber ich glaube, bei Petrus war es ganz ähnlich. Er hat das langsam entdeckt und ist da langsam reingeführt worden. Und ich glaube, jeder einzelne von euch, das wird vielleicht ganz anders aussehen als bei mir oder ganz anders als bei Petrus oder bei irgendjemand sonst. Aber ich glaube, dass Jesus und dass Gott auch für dein Leben irgendwie eine Berufung hat, irgendetwas, was er mit dir durchsetzen oder tun will oder ja umsetzen oder genau. Wer bin ich? Das war so die Frage am Anfang. Und es gibt eine Person, an der kann ich bei dieser Frage gar nicht vorbeigehen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ich weiß es nicht. Dietrich Bonhoeffer ist ein sehr relativ bekannter Theologe, der von den Nazis damals hingerichtet wurde. Und im Todestrakt, kurz bevor er gestorben ist, hat er ein sehr, sehr bekanntes Gedicht geschrieben, das heißt Wer bin ich? In diesem Gedicht beschreibt er das, wie aufgewühlt er innerlich manchmal ist, wie trotzdem irgendwie seine Zellenkameraden ihm sagen, was bist du für einer? Du stehst kurz davor, hingerichtet zu werden und trotzdem strahlst du eine Ruhe aus, die wir kaum verstehen können. Und er scheint irgendwie gar nicht so eine richtige Antwort zu finden und kommt am Ende aber auf Folgendes. Da schreibt er Folgendes. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Es scheint, als ob er irgendwie nicht so eine richtige Antwort gefunden hat auf die Frage, wer bin ich? Und doch hat er eine Antwort gefunden. Er definiert seine Antwort von Gott her und sagt, Gott ist derjenige, der mir Identität gibt. Das ist das, was ihm Kraft gibt. Das ist das, was sein Lebenselixier ist. Das ist was ihm Leidenschaft gibt, und zwar authentische Leidenschaft. Wiederum die Frage, was kann ich jetzt persönlich aus diesen Versen hier, wo Petrus gesagt wird, du bist der Fels und so weiter und ich will das und das mit dir machen, was kann ich daraus mitnehmen? Gott hat Petrus berufen und seinem Leben Sinn, Erfüllung und eine Vision gegeben. Und er will dasselbe mit dir tun. Er will auch in deinem Leben derjenige sein, der deiner Identität Halt gibt, der dir Sinn gibt, der dir Vision gibt und der dir eine tiefe und echte, authentische Leidenschaft gibt, weil du merkst, dass da aus deinem tiefsten Inneren heraus du eine Perspektive hast, wohin dein Leben führen soll. Wo hast du deine Identität gefunden? Wer gibt dir Identität? Wer darf dir einen Namen geben, so wie Jesus es bei Petrus gemacht hat? Gut gelebte, authentische Leidenschaft. Wie entsteht sie? Ist ja so das Hauptthema, authentische Leidenschaft. Wer bin ich? Damit hat das viel zu tun. Ich glaube, wenn ein Mensch von einer positiven Sache geprägt ist und weiß, wofür er leben will und weiß, dass sein Leben Sinn macht und weiß, dass sein Leben und sein Handeln auf diese positive Sache ausrichtet, dann wird das dazu führen, dass sein Handeln, sein Denken, seine ganze Persönlichkeit, sein Sein geprägt ist von einer authentischen Leidenschaft, einer Leidenschaft, die aus seinem tiefsten Inneren kommt. Und ich glaube, wenn so eine Person anfängt zu leben aus dieser authentischen Leidenschaft heraus, dann wird alles, was er tut oder sie tut, was er oder sie sagt, was er oder sie denkt, wird eine ganz andere Wirkung haben, weil es leidenschaftlich, authentisch ist. Und weil es von einer Vision geprägt ist, das ist das Ziel meines Lebens, dafür lebe ich. Und das gibt mir Sinn und das gibt mir Identität. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Dieser Gott beruft Petrus und sagt hier, komm zu der Quelle des Lebens, komm zu dem, der Leben geben will. Und ich glaube, er fordert Petrus heraus, irgendwie klar Stellung zu beziehen, aber er fordert auch uns heraus, in ähnlicher Weise irgendwie diesen Schritt zu wagen, aus der Komfortzone heraus und zu sagen, das ist eigentlich das, was ich über Jesus glaube. Und dann auch das, was das vielleicht mit sich bringt, ernst zu nehmen. Vielleicht hat es auch keine Konsequenzen für dich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist eine Frage, die zutiefst wichtig ist, die entscheidend ist und über die jeder sich Gedanken machen sollte, müsste. Ich glaube, wenn ein Mensch sich da hineinnehmen lässt, in das, ganz ähnlich wie Gott es mit Petrus gemacht hat, dass er ihn herausfordert, dass Petrus ihn bekennt und dass er dann sagt, hey, und ich will dich gebrauchen, ich will dich berufen, ich will das und das mit dir erreichen und das ist der Sinn und das Ziel in deinem Leben. Und das noch auf einer Grundlage, und das ist ganz wichtig, einer Grundlage, die nicht sagt, du musst tolle Dinge tun, um vor Gott irgendwie gut dazustehen, sondern auf der Grundlage, dass dieser Gott aus Liebe heraus gesagt hat, ich möchte in die Welt kommen, ich möchte hier leben als Mensch, ich möchte sterben und wieder auferstehen, damit ich diese Menschen hineinnehmen kann in diese sinnerfüllende Gemeinschaft mit mir und in dieses sinngebende, lebensorientierte, leidenschaftsweckende Leben. Ich glaube, wenn Leute damit hineinkommen, dann wird das sie unglaublich prägen. Und ich glaube, das ist echt es wert, sich damit tiefer zu beschäftigen. Wer bist du und was macht das mit dir? Wer soll deine Identität prägen? Und wer soll meine Leidenschaft prägen? Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für dich? Wir hören jetzt ein Musikstück und ich lade euch ein, einfach die Zeit zu nutzen, darüber nochmal weiter nachzudenken.